Yeah, Zwiffnik. Sommer 2052. Mein Gott. Ich schaue aus dem Fenster, sehe eine fröhliche Sonne auf die Erde strahlen. Sehe sie lachen, als gäbe es auf der Welt keine Qualen. Eine Depression entschmilzt dahin bei 36 Grad. Ich setze einen Schritt vor der Tür und merke, wie ich mich erbrach. Und nein, es geht nicht klar am helllichten Tag. Ich bleibe lieber drin und du auf Benis jagt. Ich gehe nicht in die Sonne, denn meine Haut voll trägt. Sie wird schmutzig, fleckig, braun und fake. Und ich sehe es nicht ein, doch ich scheine wohl der Einzige zu sein, der sich drin versteckt und den Sonnenschutz fragt, doch was zu steigern. Und ich höre sie im Radio sagen, es bleibt noch sehr lange warm. Entblößte Körper für die Sonnenstrahlen, es knallt und es macht bam. Freunde Menschen denken, sie wären schön. Sie sind balla balla balla. Ich verkneife mir das Lachen, denn du hast Hautkrebs. Und ich höre sie im Radio sagen, es bleibt noch sehr lange warm. Entblößte Körper für die Sonnenstrahlen, es knallt und es macht bam. Freunde Menschen denken, sie wären schön. Sie sind balla balla balla. Ich verkneife mir das Lachen, denn du hast Hautkrebs. Ja, ich soll nicht scheiß so. Ja, sie geht mir auf den Sack. Du lachst, denn es bleibt so. Sie hat dir auf die Haut gekackt. Ja, ich soll nicht scheiß so. Ja, sie geht mir auf den Sack. Du lachst, denn es bleibt so. Sie hat dir auf die Haut gekackt. Ich werde rausgejagt und gehe mit ins Bad. Und alle Leute denken, oh fuck, ihr seid tot, aber ich bin cool. Denn ich stehe mit Regenmantel und Schirm im Pool. Sie entreißen mir die Sache und sehen meine geile natürliche Bläse. Und ich werde tiefer getaucht, oh, als absolut besser. Ich schaue ab, verziehe mich in den Schatten, wo ist der sonnenfrei Sort? Juckt bei den Ratten, die Kanalisation ist mein neues Zuhause. Meine Haut wird rot, ich war viel zu lange draußen. Sonnenschutzfaktor 1000 plus, yes. Ich mache Sommerschlaf, mein Sommersong. Hey, scheiße, der Sommer ist da. Und ich höre sie im Radio sagen, es bleibt noch sehr lange heiß. Meine Haut schält sich ab, bis sie langsam zerreißt. Ein Eis wäre jetzt wunderbar, so quäl ich den Speck von der Sonne, die mich beißt. Meine Haut wird immer älter, ich sehe aus wie ein Kreis. Und ich höre sie im Radio sagen, es bleibt noch sehr lange heiß. Meine Haut schält sich ab, bis sie langsam zerreißt. Ein Eis wäre jetzt wunderbar, so quäl ich den Speck von der Sonne, die mich beißt. Meine Haut wird immer älter, ich sehe aus wie ein Kreis. Ja, die Sonne scheint so. Ja, sie geht mir auf den Sack. Du lachst, denn es bleibt so. Sie hat dir auf die Haut gekackt. Ja, die Sonne scheint so. Ja, sie geht mir auf den Sack. Du lachst, denn es bleibt so. Sie hat dir auf die Haut gekackt. Yeah, Zwiffnik. Das war mein Sommersong. Das wird ein Hit. Jeder wird ihn lieben, Mann. Ja, die Sonne scheint so. Ja, sie geht mir auf den Sack. Du lachst, denn